Genau. Ja, dann nochmal herzlich willkommen. Schön, dass Sie sich so zahlreich hier eingefunden haben zu unserer nunmehr schon dritten Veranstaltung der ideologiekritischen Gruppe Assoziation Contre la Barbarie hier in den Räumlichkeiten von Radioaktiv in Hameln. Heute wollen wir uns in einem Vortrag mit der türkischen Krise und der russisch-türkischen Kumpanei gegen den Westen auseinandersetzen. Als Referenten freue ich mich hier, Murat Yörük vorstellen zu dürfen und begrüßen zu dürfen, der als Autor unter anderem für die linke Wochenzeitung Jungle World Artikel schreibt und dahingehend reichliche Expertise zu diesem Thema mitbringt. Außerdem möchte ich darauf hinweisen, im Nachgang der Veranstaltung vielleicht auch nochmal einen Blick zu werfen auf unseren Infotisch, der hier reich gedeckt ist und auch thematisch verwandt das eine oder andere noch bereithält. Zudem möchte ich dazu animieren, wer Interesse hat, auch zukünftig direkt über derartige Veranstaltungen der Gruppe informiert zu werden, Kontaktdaten zu hinterlassen oder vielleicht sogar, wenn Motivation besteht, in dem Themenbereich sich zu organisieren, da irgendwie eine gemeinsame Praxis zu entwickeln. Auch da herzlich willkommen, gerne können wir da den Kontakt aufbauen. Außerdem möchte ich noch einen weiteren Veranstaltungshinweis vorneweg anführen. Und zwar findet am 20. September, das ist ein Freitag, um 20 Uhr hier unweit von hier im Freiraum Hameln ein Vortrag zur Einführung in die Psychoanalyse statt. Mag jetzt vielleicht erstmal ein bisschen abseitig klingen, aber es ist durchaus sinnig, sich nicht nur zu fragen, wie sind die politisch-ökonomischen Verhältnisse in dieser Gesellschaft, sondern auch die Frage zu stellen, wie ist der Mensch und seine Psyche beschaffen und welche Wechselwirkungen bestehen also zwischen gesellschaftlichen Verhältnissen und dem Individuum, da es durchaus sinnig sein kann, die eigene Politik auch unter Berücksichtigung dieser menschlichen Psyche irgendwie zu konstituieren und Lösungen daran zu orientieren, was quasi dort maßgeblich vor teilweise schon langer Zeit zu diesem Thema an Gedanken formuliert wurde. Damit würde ich jetzt erstmal schließen und übergebe das Wort an Murat. Schön, dass du da bist. Mhm. Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Also ich hatte mit ihm, glaube ich, vor einigen Monaten kurz einen Austausch gehabt und er hat mich gefragt, ob ich an so einer Veranstaltung Interesse habe. Und so hat sich das jetzt ergeben, dass wir nach Hin- und Herschreiben endlich ein Datum gefunden haben. Zum Thema selbst. Ich habe schon in den vergangenen Jahren mehrere Vorträge zur Türkei gehalten und immer wieder geschaut, dass ich versuche, sozusagen nicht nur das zu thematisieren, was man inzwischen ganz gut in diversen Zeitschriften und Zeitungen, in Tageszeitungen vor allem verfolgen kann. Jede große deutschsprachige Tageszeitung hat ja durchaus noch einige Auslandkorrespondenten. Und ich finde, wer tatsächlich am tagesaktuellen Geschehen interessiert ist, ist, denke ich, da relativ gut aufgestellt heute, wenn er einfach verschiedenste Publikationen sich ansieht, sodass ich also jetzt weniger auf jetzt ereignisträchtige Aspekte eingehen will, sondern heute insbesondere mich mit zwei Themen befassen will, und zwar einmal die türkische Krise genannt. In gewisser Hinsicht wäre erklärungsbedürftig, was eine Krise ist. Ich würde zunächst einmal ganz einfach darunter, was die Türkei selbst betrifft, von einer Vielfachkrise sprechen. Also man weiß gar nicht, wo man anfangen sollte, ob nun politisch, ob nun sozialpsychologisch, ob nun ökonomisch, ob nun historisch, ob nun presserechtlich, ob nun historische Aspekte, die um die Gründungszeit der Türkei sich abspielten, von Massenmorden, Verfolgungen und einer bislang nicht einmal ansatzweise angegangenen historischen Aufarbeiten der türkischen Verbrechen. Auf das alles müsste man im Grunde genommen jeweils in jedem einzelnen Vortrag immer eingehen, sodass also die Themen immer sehr reichlich sind. Sodass ich also mit der türkischen Krise heute Abend zunächst einmal beginne und darunter erst einmal im ersten großen Teil, der etwa 20 Minuten dauern wird, einen kurzen Abriss vorstellen möchte zur Wirtschaftsgeschichte der Türkei, der vergangenen 40 Jahre insbesondere. Also die vergangenen 40 Jahre, das wäre so meine erste These, zeichnen sich insofern ab, dass ein epochaler Bruch am Stattfinden ist. Also wenn man sich die vergangenen 40 Jahre in der ökonomisch sowohl politischen Konstellation in der Türkei ansieht, also die Geschehnisse sowohl vor als auch nach dem Militärputsch von 1980, der sich in zwei Tagen zum 40. jährt, da zeigt sich, dass interessanterweise, wenn man die politische Geschichte der Türkei immer thematisiert, sehr viele solcher Militärputsche hat, angefangen von 1960 über 1971, dann 1980 und dann einem letzten 1997, dann zählt man durchaus noch einzelne putschähnliche Vorgehensweisen um 2007 und dann der sehr mysteriöse, gescheiterte Putschversuch von 2016. Das heißt, man könnte fast sagen, alle 10 Jahre gibt es ein Großereignis in der Türkei. Und heute Abend wird es insbesondere um 1980 gehen und um die Vorgeschichte dieses Putsches, und zwar aus wirtschaftsgeschichtlicher Betrachtung. Denn es kann gar nicht einem entgehen, wenn man sich gewisse Konflikte in der Türkei ansieht und sie dann einfach in einem größeren Gesamtbild ansieht, dass auch aktuell ganz deutlich sich eine Wirtschaftskrise zeigt und die sich sowohl im Alltag als auch in den Börsenplätzen und insbesondere in den Devisenkursen zeigt. Und um das etwas einzuordnen, um einfach da vielleicht auch etwas Hintergrundwissen zu haben, habe ich jetzt diesen ersten Teil, den ich fast unerkennbar, also vom Laptop ablesen will, weil wir es heute irgendwie nicht hinbekommen haben, diese ersten 20 Minuten auszudrucken. Ich bin zu Hause nicht dazu gekommen, wir konnten es jetzt vor dem Vortrag jetzt nicht noch klären, sodass also jetzt, dass ich schon mal vorab mich dafür entschuldigen will, dass ich jetzt hier vom Laptop ablesen werde. Das ist der erste Teil. Im zweiten Teil, den ich dann frei vortragen will, auch ungefähr 20 Minuten, wird es insbesondere um die Zusammenarbeit oder, wenn man so will, die Kumpanei zwischen Recep Tayyip Erdogan und Wladimir Putin insbesondere gehen, der sich spätestens seit 2016 immer deutlicher zeigt und dieses Jahr tatsächlich sehr offensichtlich geworden ist, und zwar in den Waffenkäufen der Raketenabwehrsysteme S-400. Und darauf werde ich dann so in diesem politischen Aspekt dann im zweiten Teil dann etwas näher eingehen, um dann einfach durchaus dann in der Diskussion auch über alles Mögliche, was die Türkei betrifft, auch diskutieren können. So, also ich möchte also heute Abend darlegen, was ich die türkische Krise bezeichnet habe. Denn es macht auf Dauer wenig Sinn, über die Türkei zu sprechen, ohne auch nur die Spezifika des türkischen Akkumulationsmodells zu vergegenwärtigen. Die Türkei ist nämlich enger in den Weltmarkt eingebunden als gemeinhin angenommen. Sie ist bei weitem kein Entwicklungsland mehr, sondern gehört zu den sogenannten Schwellenländern und zählt mit einem Bruttoinlandsprodukt von etwa 900 Milliarden Dollar im Jahre 2017 zu den 20 stärksten Ökonomien weltweit. Dabei gehe ich heute Abend vom notwendigen Zusammenhang von Krise und Kritik aus und kann vorausschicken, dass das Land, über das ich im Folgenden sprechen werde, über kein ausgeprägtes Krisenbewusstsein verfügt. Stattdessen liegt eine fatale Realitätsleugnung und eine Lust am Untergang vor. Es wird munter so weitergemacht, als wäre nichts. Der offensichtliche Grund hierfür ist weniger allein die Konstitution des Bewusstseins. Die bezeichneten Phänomene gründen selbst in Schwierigkeiten, die heute damit verbunden sind, ein vernünftiges Selbstbewusstsein aufrechtzuerhalten und sich dadurch die Möglichkeit zu verschaffen, eine halbwegs zutreffende Analyse der türkischen Gesellschaft und ihrer spezifischen Reproduktionsbedingungen zu gewinnen. Insofern habe ich mir die Vorbereitung zur heutigen Veranstaltung mehr als nötig erschwert, und das lässt sich sehr einfach benennen. Es wäre viel einfacher gewesen, die nationalkulturellen Besonderheiten, islamisch-türkischen Attitüden und die nationalistisch-faschistischen Plattitüden herauszuarbeiten, als über die politökonomische Krise in der Türkei und ihre näheren Gründe überhaupt zu sprechen. Nach wie vor ist es aber dringende Aufgabe, insbesondere materialistischer Kritik, sich nicht bloß im Allgemeinen zu betätigen und zu verlieren, also vom Gegenstand schlecht zu abstrahieren, sondern durch das Material hindurchzugehen und konkret zu zeigen, was ist. Damit ist natürlich keine Absage an Allgemeinbegriffe oder an den allgemeinsten Grund einer ökonomischen Krise zu verstehen. Weiterhin gilt nämlich, die widersprüchliche Einheit von Gebrauchswert, der produziert wird, und Tauschwert, der realisiert wird, oder anders gesagt, das Auseinanderfallen von Kauf und Verkauf bedingt im Kapitalverhältnis notwendig Krisen. Dieser allgemeine Grund erklärt jedoch nicht die Entstehung und den Verlauf konkreter Wirtschaftskrisen. Dafür bedarf es einer genaueren Analyse, was ich mir heute Abend vornehme. Karl Marx, auf den ich mich in der Hinführung zu meinem Vortrag beziehen werde, hat sich an verschiedenen Stellen seines Werkes zur Krise geäußert, aber nie eine zusammenhängende Darstellung verfasst. Am hilfreichsten scheint mir folgendes Zitat aus dem zweiten Band der Theorien über den Mehrwert zu sein. Marx wusste nämlich, dass, Zitat, die reale Krise nur aus der realen Bewegung der kapitalistischen Produktion, Konkurrenz und Kredit dargestellt werden kann, die nicht in seinem bloßen Dasein als Ware und Geld eingeschlossen sind. Zitat Ende. Krisen sind für Marx nicht bloße Disproportionskrisen, das heißt ungleichgewichtige Produktionen verschiedenen Wirtschaftssektoren. Krisen sind weder Naturkatastrophen, die einfach passieren, noch das Resultat des Ungeschicks von Politikern, Managern oder Kapitalbesitzern. Im Wesentlichen kennt Marx sogenannte Unterkonsumptionskrisen, also die fehlende Kaufkraft der Lohnabhängigen, die zu Überproduktionskrisen führen. Marx sah jedoch zunehmend, dass auch diese Form der Krise mit kapitalistischen Mitteln lösbar war. Vernichtung oder Entwertung des konstanten Kapitals, Erhöhung der Produktivität durch Anwendung neuer Maschinen oder eben Entlassung von Arbeitskräften. Zu Ende hat er diese Überlegungen nicht geführt. Seine Krisentheorie, wenn man überhaupt bei Marx von einer Krisentheorie sprechen kann, ist unabgeschlossen. Dazu hätte er unter anderem, was die heutigen Verhältnisse insbesondere betrifft, unter anderem die Rolle des Kredits, der Geldmengensteuerung durch die Zentralbanken und der Staatsintervention klären müssen, wozu aber nicht kam. Zur Krise selbst muss ein ihr angemessenes Krisenbewusstsein hinzutreten, das nicht selbst nur wieder Symptom der Krise ist. Daran hat sich jede Kritik zu halten, wenn sie sich den materiellen Voraussetzungen des krisenhaften Bewusstseins und damit seinen Gründen zuwendet. Ob die Herrschenden lieber Keynes oder Friedman den Vorzug geben, um Krisen zu bewältigen, ist nur scheinbar eine Wahl. Mehr oder weniger wälzen beide die Resultate der Krisen auf diejenigen, die vom ganzen Produktionsprozess sowieso am wenigsten haben. Oder mit Marx gesprochen, Zitat, die Weltmarktkrisen müssen als die reale Zusammenfassung und gewaltsame Ausgleichung aller Widersprüche der bürgerlichen Ökonomie gefasst werden. Zitat Ende. Mit der Krise der Wirtschaft, wie man sich so gerne ausdrückt, ist allerdings nicht gemeint, dass spätestens am Monatsende das Portemonnaie leer oder der Kontostand ein Minus zeigt. Der Begriff der Krise bei Marx bezieht sich vielmehr auf das von ihm sogenannte Gesamtkapital der Gesellschaft. Zu klären wäre also, wann der Punkt des Umschlags erreicht ist, wann also die Häufung von Arbeitslosigkeit, Pleiten und Verarmung nicht mehr zu einem gewöhnlichen, ruhigen Ausgleich unter Konkurrenten, sondern vielmehr zu einer gesamtgesellschaftlichen Krise des Kapitals führt, und eine Akkumulation des Kapitals erschwert oder gar verunmöglicht wird. Der einzelne Ruin ist nämlich noch keine Krise, sondern geradezu die ganz normale Bedingung der Reproduktion des Gesamtkapitals. Nochmals Marx, Zitat: Die allgemeine Möglichkeit der Krisen ist die formelle Metamorphose des Kapitals selbst, das zeitliche und räumliche Auseinanderfallen von Kauf und Verkauf. Aber dies ist nie die Ursache der Krise. Denn es ist nichts als die allgemeinste Form der Krise, als die Krise selbst in ihrem allgemeinsten Ausdruck. Man kann aber nicht sagen, dass die abstrakte Form der Krise die Ursache der Krise sei. Fragt man nach ihrer Ursache, so will man eben wissen, warum ihre abstrakte Form, die Form ihrer Möglichkeit, aus der Möglichkeit zur Wirklichkeit wird. Zitat Ende. Die Paraphrase eines ökonomischen Problems mit aristotelischen Begriffen ist hier nicht alleine eine Reminiszenz an die Metaphysik, sondern hat zum Inhalt, dass eine Krise die Ursache außerhalb ihrer selbst hat, potenziell aber eine ständige Krisensituation herrscht. Das gilt insbesondere für das türkische Akkumulationsmodell, das augenblicklich nach Jahren der Prosperität endgültig kriselt und niemand wirklich erahnen kann, was zu erwarten ist. Anzeichen für eine herannahende größere Krise gab es in den vergangenen Jahren zuhauf. Es war nur eine Frage der Zeit, wann das Modell an seinen inneren Widersprüchen zugrunde gehen wird. Stattdessen verlegte sich das türkische Regime jedoch auf ein Weiter-so und muss nun zu einer gewaltigen Krisenbewältigung ansetzen und zusammentrommeln, wozu das nationale Kollektiv an Opfergabe bereit ist. Doch was charakterisierte das türkische Akkumulationsmodell, wieso stößt er nun jetzt an seine Schranken? Hierzu bedarf es der Klärung wesentlicher Momente, die Recep Tayyip Erdogan und den Seinen den Weg eröffneten. Alles beginnt wohl mit den folgenreichen Beschlüssen des 24. Januar 1980 und der bis dahin auf Importsubstitution setzende periphere Industriekapitalismus in der Türkei verlegte sich in den Jahren zwischen 1965 und 1975 auf die Entwicklung einer einheimischen staatskapitalistisch geführten Industrie. So kündigte der Fünfjahresplan von 1978 an, Zitat: Die verarbeitende Industrie wird die Hindernisse zur Schaffung von Technologie überwinden und eine Grundlage für eine zeitgemäße und konkurrenzfähige Industriestruktur bilden. Die neue Industrialisierung wird sich im Hinblick auf Industrieinput mehr auf die nationalen Ressourcen berufen und sich allgemein nach der Produktion von Investitions- und Zwischengüterindustrie richten. Zitat Ende. Zur Verwirklichung dieses doch sehr ambitionierten Programms kam es nie. Nicht nur scheiterte man an der Verwirklichung einer Schwerindustrie, die zunehmende Verelendung der Massen und politische Instabilität führte in die Krisenjahre der 1970er, die die Türkei an den Rand eines Bürgerkriegs brachte. Der Anstieg des Ölpreises nach dem Ölpreisschock zwischen 1973 und 1975 hatte die Devisenreserven der Türken aufgebraucht. Die Abhängigkeit der türkischen Industrie von Zwischengütern aus dem Ausland blieb trotz Fünfjahresplan bestehen, belastete die Handelsbilanz und verschärfte die Abhängigkeit der Türkei von internationalen Krediten. Erschöpft wandte man sich bereits 1980 an den Internationalen Währungsfonds und bat um Hilfskredite. Dessen Stabilisierungsprogramm beinhaltete aber eine massive Abwertung der türkischen Lira gegenüber dem US-Dollar und Änderungen in der Exportbesteuerung. Beide Maßnahmen hatten das Ziel, über die Förderung der Exportfähigkeit das strukturelle Defizit in der Handelsbilanz in der Türkei zu reduzieren. Zudem sollte die Kreditwürdigkeit der türkischen Ökonomie wiederhergestellt werden. Erreicht hat man aber das Gegenteil. Die Inflation explodierte in den 70er und 80er Jahren. Auf die Lira-Abwertung folgten Investitionsrückgänge, Zahlungsunfähigkeiten, Pleiten und Massenarbeitslosigkeit. Die urbane Mittelschicht und das gut organisierte Staatsproletariat wollten auf ihren Lebensstandard nicht kampflos verzichten. Am Vorabend des Putsches vom 12. September 1980 sollten Maßnahmen aufgerufen werden, die die türkische Ökonomie maßgeblich bis heute ändert. Hierzu wurde am 24. Januar 1980 umfangreich eingegriffen. Die Türkei sollte sich nach dem Ende der Importsubstitution und dem nun folgenden Übergang zu einer exportorientierten Ökonomie sich für den Weltmarkt öffnen, als Absatz- und Anlagemarkt am Ende des 20. Jahrhunderts attraktiv werden. Folglich beinhalteten die Maßnahmen nicht nur jene zur makroökonomischen Stabilisierung, das heißt innere Nachfrage verknappen, Staatshaushalt sanieren, Privatisierungen der Staatsunternehmen, sondern auch Maßnahmen zur Exportförderung, namentlich die Abwertung der Lira, zollfreier Import von Vorprodukten für Exportgüter, Exportkredite mit niedrigen Zinsen. Auch in der Türkei hat sich nach dem Abgesang auf den keynesianischen Sozialstaat in den 1980ern jener Dunstkreis aus islamischer Wohlfahrt, also Elendsverwaltung und Klientelismus etabliert. Die Verlegung der Ökonomie nach 1980 auf den Export setzte auf Lohnunterdrückung. Bis 1989 zum Beispiel fielen die Reallöhne im Vergleich zu 1979 in 10 Jahren also um 40%. Entsprechend konnte sich mit der Durchsetzung des Weltmarkts in der Türkei und schließlich der Liberalisierung der Finanzmärkte mit der Eröffnung der Börse in Istanbul 1989 ein Akkumulationsmodell etablieren, das nur so lange prosperierte, wie frisches Geldkapital aus dem Ausland ins Land floss. Somit waren folgende Krisen, die nahezu identisch Währungskrisen immer waren, vorprogrammiert. Sowohl 1989, 1994 als auch 1999 zeigten sich die eklatanten Merkmale einer Währungskrise, also ein chronisches Leistungsbilanzdefizit, stark schwankende Wechselkurse, Abschmelzen von Devisenreserven, Staatsinterventionen, die zusätzlich zur rasanten Inflation führten. Auf die Bankenkrise von 2001, die Türkei an den Rand eines Staatsbankrotts führte, reagierten die Hilfsprogramme des Internationalen Währungsfonds. Recep Tayyip Erdogan hatte die Bedingungen für diese Hilfskredite von $35 Milliarden nach seinem Wahlsieg 2002 bis 2008 willig umgesetzt und die eintretenden Erfolge für sich verbucht. Die Türkei sollte sich endgültig als Absatzmarkt zu Beginn des 21. Jahrhunderts attraktiv machen, als Schwellenland dem lateinamerikanischen Modell folgen und als eine islamische Demokratie dem Nahen Osten als Vorbild dienen. Diese Erwartungen sind in den ersten Jahren des Erdogan-Regimes die moralische wie ökonomische Stütze gewesen, ohne die die Popularität des Führers in jener Form wie heute unvorstellbar gewesen wäre. Die türkische Wählerschaft setzt bei aller Borniertheit auf Prosperität. Womit nicht unbedingt persönliche Freiheit gemeint ist, sondern in erster Linie Immobilie, Massenkonsum und zunehmend auch Respekt für den Islam als Alltagsreligion. Erdogan erfüllte diese Wünsche als Diener des Volkes und mauserte sich so zum Führer des ganzen Volkes. Entsprechend ist das etablierte Modell nach 2002 nicht wirklich das Produkt von Erdogans Denke, sondern in seinen wesentlichen Zügen seinen Vorgängern geschuldet. Erdogan ist darum vielmehr der Vollstrecker dieses Akkumulationsmodells, also Wachstum auf Pump und kreditfinanzierter Konsum, und das kam ihm auch sehr gelegen. Denn die Austeritätspolitik des Internationalen Währungsfonds hat es dem Erdogan-Regime in den Jahren 2001, 2002 und danach allzu leicht gemacht, als Krisengewinner emporzusteigen. Durch die Sanierung der verschuldeten Banken, die vollständige Öffnung für ausländische Direktinvestitionen und insbesondere durch die Privatisierung von Staatsunternehmen ist es mithilfe des IWF-Programms gelungen, die krisende türkische Ökonomie in den frühen 2000er Jahren zu stützen. Entsprechend verzeichnete die Türkei in diesen Jahren für einen Schwellenland typische Wachstumszahlen von annähernd 10% und konnte entsprechend seine Staatsschulden beim IWF durch Einnahmen aus Privatisierungen bis 2013 ausgleichen. Unternehmen, die die ehemaligen Staatsunternehmen aufkauften, konnten diese Profite für sich verbuchen. Und man denke an dieser Stelle nur an den rasanten Aufstieg der türkischen Fluggesellschaft Turkish Airlines. Und das sorgte ebenfalls für eine prosperierende Kaufkraftentwicklung in der Bevölkerung. Alles lief nach Plan, bis die Weltwirtschaftskrise 2008 auch die Türkei erreichte und es erstmals zu einem Wachstumseinbruch kam. Doch Erdogan durfte rasch aufatmen. Je mehr die AKP die neue Staatspartei wurde, desto pragmatischer wurde sie auch. Ein wichtiger Kitt dabei ist der Verbund von Unternehmern um Erdogan, die nahezu alle großen und lukrativen Staatsaufträge erhalten und diese mit günstigen Krediten der Staatsbanken finanzieren. Sie werden Yandaş genannt, Gesinnungsgenossen. Diese Yandaş-Unternehmen um Erdogan halten zusammen. Jeder weiß, fällt der eine, fällt auch der andere. Erdogan hat dieses System nicht erfunden, er hat es nur vervollkommnet. Die ideale Branche, um eine Yandaş-Wirtschaft einzurichten, ist der Bau. Denn der Verkauf von Grundstücken, die Erteilung einer Baugenehmigung und die Ausschreibung eines Projekts, das sind Entscheidungen der Verwaltung und der Politik. Erdogan nutzte diese Möglichkeiten bereits als Oberbürgermeister Istanbuls in den 1990ern und er nutzt sie auch heute. Da kann man inzwischen schon wieder sozusagen einschränken, denn durch den Verlust Istanbuls ist nämlich dieses System mehr oder weniger langsam jetzt eingebrochen. Ja, weil wer die letzten 10 bis 20 Jahre in Istanbul gesehen hat, wo überall sozusagen Grundstücke verkauft werden, lukrative Grundstücke, die sozusagen die Flughäfen entstanden sind, wie die Megaprojekte entstanden sind, wie die Brücken gebaut wurden. Also das ist der Bausektor, wo im Grunde genommen die Verwaltung die Aufträge erteilt. Und diese Aufträge sind, weil seit den 1990er Jahren Erdogan nahe Parteien und Politiker in Istanbul der Oberbürgermeister waren, natürlich immer an nahe Leute gegangen, diese Aufträge, und so konnte im Grunde genommen eine gigantische Patronage entstehen. Also alle großen Medien, die auch tatsächlich in den 90er Jahren entstanden sind und bis heute sehr Erdogan-treu sind, also man denke so etwas wie zum Beispiel an Yeni Şafak oder an ähnliche Zeitungen, sind im Grunde genommen durch dieses Patronagesystem immer querfinanziert worden. Das heißt, man hat einerseits eben die politische Verwaltung in der Hand, kann Grundstücke verkaufen an Leute, die einem nahestehen, die bauen dort etwas, erwirtschaften etwas und durch Korruption und Nebenversprechungen und lukrative Angebote, die man sich gegenseitig macht, fließen natürlich unheimlich viele Milliarden einfach hin und her. Und das ist im Grunde genommen, und deshalb ist einfach dieser Teil einfach auch wichtig, um einfach zu verstehen, dass die Wiederholung der Istanbuler Wahl jetzt nach April, im Juni, glaube ich, war das ja, einfach nicht deswegen war, wie das immer wieder behauptet wurde, da gab es irgendwelche Tricks, die da angewendet haben, sondern einfach die tiefe Angst, dass genau dieses System zusammen zugrunde geht. Ja? Und das ist im Grunde genommen die ganze Geschichte um die Wahlwiederholung in der Türkei. Man hat einfach totale Angst, dass im Grunde genommen alles rauskommt. Und im Grunde genommen zeigt sich das Resultat ja auch inzwischen, wie man sozusagen auf die verlorene Wahl reagiert. Nämlich am Freitag ist nämlich die Vorsitzende der CHP, die Canan Kaftancıoğlu, zu 9 Jahren und ein paar gequetschten Monaten verurteilt worden, weil, ganz typisch, Präsidentenbeleidigung und Unterstützung von Staats gefährdenden Parteien, Terrorpropaganda und so weiter. Also da ging es um irgendwelche Tweets, die 7 oder 9 Jahre alt sind bei Twitter. Und das zeigt im Grunde genommen die Zusammenhänge wiederum auf der politischen Ebene. So viel vielleicht einfach dazu. So, wo sind wir? Ein Wendepunkt war darum das Jahr 2008, also das Jahr der Weltwirtschaftskrise. Die türkische Regierung setzte auf die Baubranche, um auf die Beine zu kommen. Erst erlebte der Wohnungsbau einen Boom, getragen von den Aufträgen der staatlichen Wohnungsbaugesellschaft TOKİ. Dann folgten von 2011 an die Großprojekte mit dem Etikett der sogenannten Public-Private Partnership. Damit der Staat sich nicht allzu verschuldet, bauen private Unternehmen Flughäfen, Autobahnen oder Brücken und betreiben sie dann auch, bis der Staat nach frühestens 20 Jahren aufkauft. Plötzlich waren Bauunternehmer wie Orhan Cemal Kalyoncu oder Ali Ağaoğlu die wichtigen Namen der türkischen Wirtschaft. Also nicht mehr Industrielle aus dem Westen, also aus den sogenannten weißen Türken, sondern aus Anatolien. Es hat vermutlich einen Grund, weshalb die Türkei bei den Verhandlungen mit der EU nie auf die Eröffnung des Kapitels 5 über die öffentlichen Ausschreibungen drang. Ausschreibungen verlaufen nämlich nicht transparent. und am Ende gewinnt meist einer aus dem Umfeld Erdogans. Man vermutet, dass die Yandaş-Unternehmen wissen, wie die anderen bieten und dass sie nach der Vergabe des Auftrags sowieso die Vertragsbedingungen nachverhandeln, also den Preis wieder anheben und zugleich das Auftragsvolumen erheblich ausweiten können. Wer schließlich den Auftrag gewinnt, muss seine Zahlen nicht offenlegen. Die Wirtschaftspolitik der inzwischen 17-jährigen AKP-Ära hat die Industrieproduktion in den Hintergrund gedrängt und die Bauwirtschaft, den Einzelhandel und Dienstleistungssektoren gefördert. Diese Sektoren zeichnen sich durch hohe Auslandsverschuldung und starke Wechselkursrisiken aus. Dies schwächt zum einen die Möglichkeiten der Türkei, Devisen zu nutzen, zum anderen verliert die Industrie dadurch an Wettbewerbskraft. Auch neue Zahlen belegen, dass sich die Türkei von der Industrieproduktion entfernt und am Bau-, Handels- und Dienstleistungssektor orientiert. Die von der türkischen Zentralbank veröffentlichten Zahlen für September 2018 zum Beispiel zeigen die Entwicklung der langfristigen Auslandsschulden der Privatwirtschaft seit 2002. Die Kreditnutzung in anderen Sektoren als der Produktion belegen, dass sich diese Entwicklung in den letzten 17 Jahren verfestigt hat. Laut den Zahlen der türkischen Zentralbank hatten Privatfirmen 2002 rund 27% der Auslandskredite in Höhe von 29 Milliarden Dollar für Investitionen in die Industrieproduktion genutzt. 2018 hatte sich die Summe der Kredite auf 200 Milliarden Dollar erhöht, während der für die industrielle Produktion verwendete Anteil auf 13% zurückging. Ca. 40% der gesamten Auslandsverschuldung von aktuell rund 480 Milliarden Dollar fällt auf die langfristigen Auslandskredite der Privatwirtschaft. Die kurzfristigen Kredite, also das sind Kredite, die man innerhalb eines Jahres zurückzahlen muss, der Privatwirtschaft, und die Auslandsverschuldung der öffentlichen Hand machen knapp 300 Milliarden Dollar aus. Die sektorale Verteilung und die jährlichen Veränderungen der langfristigen Auslandskredite der Privatwirtschaft untermauern die beschriebene Entwicklung. Diese Kredite wurden von Privatbanken vermittelt und im Inland an Konsumenten und Firmen vergeben. Während die Auslandskredite der Banken im Jahre 2002 rund 3 Milliarden Dollar betrugen, erhöhten sie sich im September 2018 auf 280 Milliarden Dollar. Also allein die Banken haben im Ausland Schulden von 280 Milliarden Dollar. Bei der sektoralen Verteilung der langfristigen Auslandskredite zwischen den Jahren 2002 und 2018 ist die Verschiebung auf den Bau- und Immobiliensektor besonders deutlich. Während die Firmen in diesen Sektoren 2002 rund 1,5 Milliarden Dollar Kredite aufnahmen, erhöhte sich diese Summe 2018 auf 130 Milliarden Dollar. Die Transport- und Kommunikationssektoren haben ihren Anteil von 3,6 auf 7% erhöht. Es ist bekannt, dass insbesondere die halbprivate Luftfahrt, insbesondere die Turkish Airlines und Handynetzbetreiber, die meisten Kredite aufnehmen. Die Energiewirtschaft zum Beispiel, die mit 62 Milliarden Dollar rund 35% der Privatisierungserlöse eingebracht hat, nutzte bei diesen Privatisierungsmaßnahmen überwiegend Auslandskredite. Bei der Privatisierung der Stromverteilungsnetzbetriebe zum Beispiel und der öffentlichen Stromkraftwerke haben sich die Firmen im Ausland mit 90 Milliarden Dollar verschuldet. Türkische Banken können die großen Bauprojekte aber nicht mehr finanzieren. Und internationale Banken, die also an türkische Banken wiederum Geld verleihen, halten sich zunehmend zurück, seitdem die Liquidität der Banken gesunken ist und auch zunehmend die Kreditwürdigkeit für türkische Staatsanleihen abnimmt. Wer sonst soll die Kredite im Ernstfall refinanzieren, also zurückbezahlen, wenn nicht der Staat? Und was, wenn er nicht einspringen kann, wenn die Unternehmen alle zahlungsunfähig werden? Entsprechend hat das Erdogan-Regime reagiert und hat einen sogenannten Staatsfonds von etwa 200 Milliarden Dollar auf die Beine gestellt, der im Ernstfall einspringen soll. Dabei übertragen alle Staatsunternehmen Anteile an diesen Fonds, der diese den Banken als Sicherheit für neue Kredite anbieten will. Doch auch das fruchtet inzwischen nicht mehr. Längst hat sich nämlich international herumgesprochen, dass die Türkei für ausländische Investitionen nicht sicher genug ist. Zwar florieren die Zinssätze und kurzfristige Spekulationen sind mit hohen Renditeversprechen verbunden, aber das derzeit sehr unkontrollierte Krisenmanagement kann den unterschiedlichen Interessen nicht entsprechen. Folglich geraten die türkischen Kapitalfraktionen einander und zunehmend verschärft sich das Buhlen um die Gunst beim Führer. Die sich nun abzeichnende sogenannte Stagflationskrise ist allerdings nicht allein hausgemacht. Seine tieferen Gründe liegen auch in den Geldpolitiken der US-Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank, die seit 2009 Geld in den Kapitalmarkt pumpen und mit Niedrigzins-, gar Nullzinspolitiken türkischen Banken sehr entgegenkommen, wenn diese Fremdwährungen bei insbesondere europäischen Banken leihen können. Dieses Leihkapital braucht die Türkei, um den immens angewachsenen Leistungsbilanzdefizit finanzieren zu können. Chronisch nämlich, und das ist ein Leistungsbilanzdefizit, importiert die Türkei mehr, als sie exportiert. Die Differenz wird seit Jahrzehnten mit ausländischen Krediten, zunehmend mit sogenannten Portfolio-Investitionen, also dem sogenannten Hot Money, ausgeglichen. Deren Anfälligkeit für geringste Instabilitäten und Kursschwankungen, insbesondere auf dem Devisenmarkt, zeigt sich seit Beginn des Jahres 2018. Seitdem die US-Notenbank Fed nämlich den Leitzins allmählich erhöht oder damit gerechnet wird, dass sie ihn erhöhen wird und dies bereits im Mai 2013 angekündigt hat, aber Länder wie die Türkei sich darauf nicht eingestellt haben, fließt aus den sogenannten Emerging Markets Kapital ab, trotz vielversprechender Zinsen in jenen Ländern. Amerikanische Staatsanleihen sind wohl attraktiver als türkische und somit tritt aktuell das ein, was die Türkei chronisch seit 4 Jahrzehnten nicht bewältigt hat. Eine Abwertung der Lira, wenn es zu einer Krise kommt, seit Beginn des Jahres 2017 um etwa 40% im Vergleich zu heute, führt dazu, dass die entsprechenden Fremdwährungsschulden um den entsprechenden Betrag mitwachsen. Sprich, wenn ich Auslandsschulden habe und der Dollarkurs zum Beispiel 2013 bei 3 Lira war und heute bei 6, heißt das, dass meine Schulden sich komplett verdoppelt haben. Das heißt, aus 100 Milliarden Schulden werden innerhalb von 6 Jahren 200 Milliarden, nur weil der Wechselkurs im Grunde genommen sich verändert hat. Und darüber kann man im Grunde genommen Spekulationen betreiben, das ist der Gang des Kapitalismus und damit lässt sich im Grunde genommen auch die Türkei im Grunde genommen auch einfach allein nur mit solchen Spekulationen ziemlich in unsicheres Gewässer einfach, allein nur dadurch einfach leiten. So. Das löst immer steter einen Teufelskreis aus. Auf den Lira-Verfall folgt der Versuch der Defizitsenkung durch Importreduktion. Niemand kann sich teure Investitionen schließlich in Dollar oder Euro leisten. Also wird die Produktion heruntergefahren und das heißt, Arbeitslosigkeit und Nachfragereduzierung ist die Folge. Also allein 2018 sind nur in der Privatwirtschaft 1 Million Menschen arbeitslos geworden. Und das ist im Grunde genommen die Folge davon, dass man nicht mehr produziert oder weniger produziert und dadurch einfach gerade so im Automobilsektor oder in der Textilbranche einfach seine Mitarbeiter und so weiter Beschäftigten entlässt. Und davon gibt es insgesamt 1 Million allein nur 2018. Der Staat reagiert also mit einer Sparpolitik und das ist im Grunde genommen das auch, was im Grunde genommen passieren wird. Also Sozialstaatsabbau. Das Rentenalter, so wurde es zumindest mal letztes Jahr verkündet, soll erhöht werden. Folglich können die Löhne und Beamtenbezüge auch mit der ebenfalls steigenden Inflation mit noch letztes Jahr 25%, inzwischen aktuell so bei ungefähr 15%, bei den Verkaufspreisen nicht mitkommen, sonst drohen noch mehr Pleitewellen und Konkurse von Unternehmen. Das sogenannte türkische Wirtschaftswunder, also von dem so in den 2000er Jahren, also wer sich so daran erinnert, da hat im Grunde genommen jeder ja gejubelt, guck mal die Türkei, jetzt sind sie unter den besten 20, also von dem überall geschwärmt wurde, war von Beginn an also übertrieben und nichts anderes als ein Wachstum auf Pump. Das heißt, wenn ich überall Geld mir leihen kann, kann ich natürlich auch schnell wachsen. Ob ich dann die irgendwann mal zurückzahlen können werde, die Schulden, die sich angehäuft haben, ist was anderes. Ne? Ich stand in Abhängigkeit also vom risikofreudigen Wohlwollen ausländischer Direktinvestitionen, die massiv den Bauboom unterstützten und mit Kapitalzuflüssen, die von hohen Zinsen angelockt wurden, den Konsumrausch auf Kredit überhaupt ermöglichten. Nach 2009 war entsprechend das Umfeld besonders attraktiv. Die Niedrigzins-, gar Nullzinspolitiken der US-Notenbank und der Europäischen Zentralbank sorgten für ausreichenden Geldzufluss. Türkische Banken haben sich bedient. Die Folgen sind heute bekannt. Allein in Istanbul sollen ca. 1,5 Millionen Wohnungen leer stehen, die keine Abnehmer mehr finden. Die Auslandsverschuldung beträgt inzwischen 480 Milliarden Dollar und die Dollarreserven neigen sich dem Ende zu. Die Lira verliert an Wert, die Kreditwürdigkeit sinkt und die Inflation steigt. Kapitalflucht ist immer steter darum im Gange. Also wer Geld hat, schnell weg damit. Man weiß ja nie, was passiert. Oder man zieht sie von den Banken ab und hat sie halt zu Hause rumliegen. Also ich glaube, allein die letzten 2 Jahre, und das hat auch mitunter darum geführt, dass einfach die Dollarkurse gestiegen sind, wenn nämlich massenweise Leute nicht zur Bank rennen, um sie auszurauben, sondern die Dollar einfach von den Konten einfach mal wegholt. Man weiß ja nie, was der Staat damit machen wird. Ja, da führt das natürlich auch zusätzlich dazu, dass einfach die Wechselkurse einfach steigen, weil die Banken weniger Dollar haben und wer Dollar haben will, einfach auf dem Devisenmarkt immer weniger Dollar findet und wie das so ist, Angebot, Nachfrage, wenn einfach weniger Dollar einfach verfügbar ist, steigt natürlich auch der Kurs. Ja. Die Türkei steht darum, das kann man schon sagen, vor dem Kollaps, also zumindest mal vor dem ökonomischen. Über die politischen, das ist zweifellos sozusagen, was seit 6-7 Jahren beobachtbar ist, ne, und immer im Grunde genommen rasanter und deutlicher wird. Und das auseinanderbrechende Regime hat noch nicht seine ganze Gefährlichkeit offenbart, sondern rüstet seit Jahren aus Angst vor dem endgültigen Chaos auf, das bloß durch eine Krise in Permanenz aufgeschoben wird. Das heißt, wenn man das aus dem Gesamtbild einfach betrachtet. Ne? Also man kommt ja eigentlich den Nachrichten aus der Türkei gar nicht mehr hinterher. Ne? Also jeden Tag passiert irgendetwas. So, ne? Und im Grunde genommen könnte man unterstellen, es hat einen bestimmten Sinn, dass ständig irgendwas ist, nämlich keiner redet einfach darum, dass die Preise überall steigen. Ne? Ist ja klar, ne? Wenn plötzlich irgendwo wieder die Soldaten an die Grenze marschieren und wieder einfach Kriegsstimmung herrscht, redet natürlich keiner mehr darum, was das Gemüse kostet. Was ganz taktisch Blödes, aber irgendwie auch natürlich auch gerade so für Herrschende einfach auch vor allem in autoritären, totalitären Systemen natürlich das Übliche, wie man die Massen zusammenschweißt. Ne? Also je deutlicher die Krise sich in der Türkei offenbart, desto vehementer wird sie abgestritten. So, das war jetzt der erste Block, den ich einfach, weil einfach ich selbst frei die ganzen Fakten gar nicht zusammenzählen kann, einfach vorgetragen habe. Und dieses im Grunde genommen politökonomische Umfeld sorgt natürlich nicht nur für politische Stimmungswechsel, also die Wahl in Istanbul ist ein Stimmungswechsel, im Grunde genommen eine AKP-Ära, zumindest in Istanbul, ist zu Ende gegangen. Jetzt kann man das politisch natürlich einordnen. Ne? Also ist das jetzt ein besonders guter Erfolg oder ist das jetzt erstmal nur ein Erfolg für eine Stadt? Was wird erstmal danach kommen? Aber, also dieses politökonomische Umfeld sorgt natürlich jetzt dafür, dass jetzt, weil man natürlich so viele Auslandsschulden hat, von bis zu 480 Milliarden Dollar, und die auch natürlich zurückzahlen wird oder muss, ist natürlich die Frage, wo kommt jetzt das Geld her? Damit alle Banken, vor allem europäische Banken, da sind insbesondere viele spanische, französische, italienische Banken einfach, die sich in den 2000 Jahren vor allem in türkische Banken eingekauft haben, natürlich nicht so, dass es hier jetzt um Centbeträge geht, sondern da geht es um ganz große Summen. Und wer einfach Schulden hat oder Geld geliehen hat, will sie natürlich auch zurückhaben. Und im Grunde genommen könnte man das Ganze, den ganzen Eiertanz, nenne ich mal, so der letzten ein, zwei Jahre von Erdogan im Grunde genommen und vor allem auch dieses Hin und Her zwischen USA und Russland im Grunde genommen auch dadurch erklären, dass er mit Sicherheit selbst weiß, dass die türkische Ökonomie 480 Milliarden Dollar nicht einfach mal aus eigener Tasche mal auf den Tisch legen wird. Also das ist ja das halbe, im Grunde genommen, das halbe vom Bruttoinlandsprodukt. Ja? Also 900 Milliarden Dollar erwirtschaftet die türkische Ökonomie jährlich. Also wenn man alle Sektoren zusammenrechnet. Und 480 Milliarden Dollar, das ist halt die Hälfte dessen, was im Jahr erwirtschaftet wird. Und also nicht mehr und nicht weniger. So, das heißt, aus eigener Tasche wird man diese Schulden nicht zahlen können. Im Grunde genommen gibt es für solche Fälle immer eine Ansprechstelle. Das ist halt der Internationale Währungsfonds. Also aktuell ist der in Argentinien unterwegs und sorgt halt dort für die argentinische Austeritätspolitik dort. Griechenland hat es vor einigen Jahren getroffen. So, und das heißt, man sieht, was im Grunde genommen Austeritätspolitiken auslösen. Also Austeritätspolitik bedeutet Sparpolitik. Überall wird gekürzt, überall wird gespart. Und das ist im Grunde genommen auch die Wechselära, wenn man jetzt nochmal zurückdenkt in die Jahre zwischen 2000 und 2003, mit einer der ganz großen Gründe gewesen, warum überhaupt Erdogan an die Macht gekommen ist. Ne? Weil die letzte große Krise, die türkische Bankenkrise, fast ein Staatsbankrott, damals waren sehr viele Banken noch Staatsbanken, waren hochverschuldet und wurden privatisiert. Und das war die Bedingung dafür, dass man vom Internationalen Währungsfonds Kredite bekommen hat, die man dann in 10 Jahren zurückbezahlt hat. Also damals war das eine Summe von um die 30, 40 Milliarden Dollar. Also inzwischen geht man davon aus, dass dieses Mal sollte der Internationale Währungsfonds der Türkei helfen. Im Grunde genommen eine Summe hier im Gespräch ist zwischen 150 und 300 Milliarden Dollar. Was also man der Türkei geben müsste, um das Land sozusagen zumindest in eine ganz extreme Sparpolitik überhaupt zu zwingen. Und das würde natürlich, das will man sich gerade ausmalen, was da passieren würde. Ja. Und das ist im Grunde genommen das, was eigentlich seit einem guten Jahr verleugnet oder verdrängt wird. Ja. Und da blüht natürlich eine Verschwörungsindustrie. Ja. Also wer ist dafür jetzt schuldig, wer ist dafür verantwortlich? So, ne? Und im Grunde genommen sitzt aktuell, wenn man sich so Umfragen ansieht, was soll das größte Problem in der Türkei sein, sind halt die syrischen Flüchtlinge. Ne? Also ganz typisch. Ne? Also wohl 60-70% sind der Meinung, das wäre das größte Problem der Türkei. Ne? An zweiter Stelle kommen halt die ganz typischen Terrorismus, dies, jenes, das. Und ganz, ganz, ganz hinten ökonomische Probleme. Ja, und das ist im Grunde genommen das fehlende Krisenbewusstsein. Man merkt eigentlich gar nicht, wie tief man in der Scheiße steckt. Ja. Und insofern also ist dieses ganze Pokern, was man politisch beobachten kann, und das kriegt man dann halt mit, von wem werden welche Waffen gekauft, mit wem wird verhandelt, mit wem wird im Grunde genommen versucht, ein Bündnis einzugehen. Die Begleitmusik und das Umfeld, in das nun Russland eigentlich ein türkischer Erzfeind. Ne? Also wenn man sich so die letzten 300, 400 Jahre türkische, osmanische Geschichte anguckt, waren die Russen eigentlich nie so die Freunde. Ja? Also. Und das ist erstmals tatsächlich interessant, dass also nicht nur die türkische Staatsführung, sondern interessanterweise auch das türkische Militär, also sehr russlandfreundlich geworden ist. Ja? Also das ist echt sehr überraschend. Das hat viel mit den Säuberungen in der türkischen Armee selbst zu tun. Es hat was mit ihrem eigenen Selbstverständnis zu tun. Gepeinigt, gedemütigt die letzten 15 Jahre. Man hat nicht mal einen Putsch hingekriegt. Ja, und dabei ist man so stolz auf seine Putschgeschichten. Und letztlich also könnte ich mir vorstellen, dass diese Kumpanei mit Putin gar nicht so unbedingt rationalen Erwägungen folgt. Ja? Also Russland ist selbst hochverschuldet, hat im Grunde genommen das Glück oder auch das Pech, wie auch viele nahöstliche Staaten, dass man einfach Erdöl, Erdgas hat. Aber ansonsten ist die russische Ökonomie auch nicht stabil. Und auch da werden keine Milliarden Dollar fließen. Man hat es mit China versucht, das letzte Jahr, aber auch China stellt Bedingungen und ist auch selbst nicht in der Lage, mal 300 Milliarden Dollar bereitzustellen. Da war der Freund aus Katar irgendwie letztes Jahr im Gespräch und da wurden irgendwie 10 Milliarden Dollar versprochen, aber da kam irgendwie nur ein Flugzeug, mehr nicht. So, das heißt, man wird im Grunde genommen nicht daran vorbeikommen, sozusagen nochmal dort aus ökonomischen Gründen. Also wenn sozusagen die türkische Staatsführung rational handeln würde, dann würde sie im Grunde genommen sich geschlagen geben und einsehen, aus eigener Kraft können wir es nicht stemmen. Neue Bündnispartner zeigen sich nicht. China stellt Bedingungen und wird mit Sicherheit nicht zur Verfügung stellen. So stark ist China auch nicht. Russland sowieso nicht. Sodass also im Grunde genommen das einzig Denkbare nur die ganze Frechheit von zwei Führern ist, die sich sehr ähnlich sind, Putin und Erdogan. Ja, also in ihrer ganzen Frechheit, so auf dem internationalen Parkett, als im Grunde genommen zwei Führer aufzutreten, die im Grunde genommen den Westen an der Nase führen. Ja. Und so kann ich mir das im Grunde genommen nur erklären, denn auch aus schon allein militärstrategischen Gründen ist so ein Einkauf von russischen Waffen, also in ein Land wie die Türkei, seit fast 60 Jahren NATO-Mitglied. Man produziert so gut wie Munition und ist auf seine kleinen Entwicklungen so im Militärbereich irgendwie stolz, aber das sind halt auch eben keine konkurrenzfähigen Flugzeuge, Helikopter und Drohnen. Das heißt, auch ein Einkauf von einem S-400, so wie man jetzt also lesen kann, verspricht immer noch nicht sozusagen eine Kompatibilität mit allen Waffensystemen, die man sonst hat. Ja, also 99% der türkischen Waffen sind NATO-Produkte. Ja. Wenn ich jetzt im Grunde genommen versuche, da jetzt irgendwie im Grunde genommen technisch fremdes Zeug irgendwie in ein anderes System zu integrieren, funktioniert nicht. Das heißt, im Grunde genommen ist das ein Kauf, der irgendwie in erster Linie auch irgendwie in dem Sinne wohl militärisch, wie ich gelesen habe, keinen Sinn ergibt und noch nicht einmal klar ist, ob sie überhaupt zum Einsatz kommen und wie sie zum Einsatz kommen. Und da ist im Grunde genommen also aus allein rationalen Erwägungen überhaupt kaum verstehbar, warum man also sich an Russland sozusagen schmeißt, weil eine Rettung wird da halt eben nicht kommen. Aber es nutzt halt für Putin sozusagen, um dem Westen zu zeigen, guckt, unsere Waffen sind halt auch gut und finden Käufer. Ja, und das ist, glaube ich, in der NATO-Geschichte das erste Mal, dass ein NATO-Mitglied sozusagen in diesem Maß sozusagen russische Waffen einkauft. Ja, und das führt seit mehreren Jahren schon zu Spannungen und im Grunde genommen hat dies auch sehr viel mit dem Wesenswandel der türkischen Armee zu tun. Ja, also man hat bis vor einigen Jahren im Grunde genommen immer sagen können, dominant sind in der türkischen Armee NATO-Offiziere, die eine sehr europäisch-westliche Ausbildung haben und dort zumindest, wenn man sich so bis in die 90er Jahre anguckt, man sehr stolz war sozusagen auf seinen Laizismus und auf seinen Kemalismus und inzwischen man vermutet, dass es sozusagen führende Kräfte inzwischen innerhalb der türkischen Armee sind, die so dem sogenannten Lager der Eurasianer angehörig sind. Ja, also insbesondere, wenn man sich so die ganzen Säuberungen ansieht innerhalb des türkischen Militärs. Also inzwischen gibt es wohl mehr Flugzeuge in der Luftwaffe als Piloten. Ja, also ist im Grunde genommen ein desolater Zustand. Ja. Und insofern also sind auch sozusagen die ganzen Manöver, die man auch so dieses Jahr insbesondere beobachten konnte im Mittelmeer. Also da sind ja so einige Erdgasquellen sozusagen ja seit einigen Jahren bekannt. Da haben verschiedene Anrainerstaaten schon längst sozusagen sich einigen können, also von Ägypten über Libanon, von Israel zu Zypern und Griechenland. Die verhandeln und teilen sich das auf. Und die Türkei macht wieder sozusagen, zieht wieder die Opferkarte. Ja, also im Grunde genommen ist die türkische Küste nicht dort, wo diese Gasfelder gefunden wurden. Also es ist das südöstliche Mittelmeer, also viel sozusagen näher an Ägypten, Israel und vor allem Libanon. Aber man hat ja im Grunde genommen die Trumpfkarte mit dem international nicht einmal anerkannten Nordzypern. Ja, seit dem Einmarsch 1974 besetzt man ja im Grunde genommen Nordzypern und ist auch überhaupt von keinem einzigen Land außer der Türkei anerkannt. Und darüber sozusagen versucht man irgendwelche seltsamen Interpretationen des internationalen Seerechts und behauptet, man hätte ja auch Ansprüche sozusagen auf diese Gasquellen im Mittelmeer. Und das ist insofern interessant, dass man nach 2016 zumindest innerhalb des türkischen Militärs sieht, also dass vor allem die Seestreitkräfte wohl sozusagen ihre Kapazität bewahren konnten und dort insbesondere seltsamerweise, obwohl es keinerlei Putschbeteiligung der Seestreitkräfte gab, die größten Säuberungen wohl gab. Gefolgt dann halt von der Luftwaffe, die im Grunde genommen ja auch keinen Putsch durchführt, sondern es sind ja in erster Linie ja einfach Landstreitkräfte, die sozusagen wichtige Politiker festnehmen, Straßen besetzen, wichtige Institutionen besetzen. Und die waren seltsamerweise so gut wie gar nicht sozusagen am Putschversuch beteiligt. Sodass also bei all den Rätseln, die man so hat und all den sozusagen Spekulationen und Gerüchten darüber, dass die ersten Informationen vor dem Putsch aus dem Umkreis des russischen Geheimdienstes gekommen seien, die wiederum von einer ganz komischen Figur in der türkischen Politik wie einem Doğu Perinçek, der eine seltsame Figur ist, obwohl seine Partei 0,001% hat bei Wahlen, aber trotzdem in jeder dritten Fernsehsendung irgendwer sozusagen aus seiner Partei in Sendungen sitzt und er tatsächlich durchaus Nähen hat zu einem Kreis von sogenannten Eurasianern, die tatsächlich sagen, die Zukunft liegt im Osten, die Zukunft liegt in China und in Russland und wir müssen im Grunde genommen als Türkei uns von dem Westen lösen, um sozusagen all den Ballast sozusagen, den wir so die letzten 60 bis 80 Jahre mit uns schleppen, also alle Abhängigkeiten vom Westen, alle Abhängigkeiten von den USA, alle Abhängigkeiten von der EU, alle Abhängigkeiten im Grunde genommen mit den wichtigsten Bündnispartnern sozusagen brechen will. Und da kommt im Grunde genommen eine Allianz zusammen aus verschiedensten Kräften, die eigentlich keinsterweise irgendwie sympathisch sind. Ja. Und da passt Putin ganz gut ins Bild. Ja. Und das ist im Grunde genommen tatsächlich etwas, was sich aktuell tatsächlich abspielt. Also Putin statt NATO, Russland und russische Waffen statt NATO-Waffensysteme. Und so nah wie man sich auch kommt, so fern ist man sich auch. Ja, weil schon, glaube ich, Russland deutlicher ist, dass die Türkei verzichtbar ist, aber eben aus Gründen, die ich versucht habe darzulegen, sozusagen um die NATO zu ärgern, die Türkei im Grunde genommen derzeit das schwächste Glied ist. Ja, also man hat innenpolitisch eine unheimliche Paranoia und eine Verschwörungsindustrie und weiß immer noch einfach nicht, was ist sozusagen in der Putschnacht 2016 passiert und produziert Verschwörungen. Ja, die NATO war beteiligt, die Amerikaner stecken dahinter und hätte es die Russen nicht gegeben, hätte man nie sozusagen Bescheid gewusst, dass es sowas geben wird. Und so schließt sich im Grunde genommen zumindest ein kleiner Kreis, von dem man durchaus zumindest mal von außen sagen kann, also die letzten 3 Jahre sind sich Russland und die Türkei sehr nahe gekommen, so nah wie im Grunde genommen die letzten Jahrzehnte nicht. Und im Grunde genommen wird sich die ganze Entwicklung wiederum, und das kann man nicht mehr vermeiden, in Syrien, glaube ich, dann zeigen, also wie nah man sich dann wohl doch steht. Also Russland hat auch die Ambitionen der Türkei an den Gasquellen im Mittelmeer überraschenderweise als falsch deklariert, weil man ist im Grunde genommen natürlich auch an eigenen Interessen interessiert. Ja, also neben den Waffenverkäufen ist natürlich neben dem Iran Russland einer der wichtigsten Öl- und Gasimporteure in der Türkei, weil man hat ja selbst kein Gas und Öl, ist also vollständig abhängig. Die Produktion läuft in dem Sinne nicht, wie es ja manche Staaten ja gibt, die ja sozusagen ohne Öl- und Gasreichtum ja schon ökonomisch funktionieren, wie zum Beispiel Deutschland. Ja, also, aber ist ja auch ein Produktionsstandort nicht vergleichbar mit der Türkei. Sodass also es die letzten Jahre verstärkte Abhängigkeiten zu Russland gibt und letztlich aber es sehr wahrscheinlich auch politische Differenzen geben wird. Und das wird sich in Syrien abspielen. Ja, also Syrien ist im Grunde genommen ja zumindest für die Türkei im Grunde genommen der Ort, wo man sozusagen seine Paranoia auslebt und sozusagen auch bereit ist, da wieder mobil zu machen, zu neuen Kriegen und zu neuen Besetzungen, vor allem in Syrisch-Kurdistan. Und das wird sich im Grunde genommen die nächsten Monate tatsächlich dann auch zeigen. Ne? Also insbesondere an der Positionierung zu Assad zwischen Russland und Türkei gibt es da so krasse Unterschiede wie gar nicht. Also Russland unterstützt Assad, Erdogan möchte Assad weghaben und geblieben ist im Grunde genommen nur noch Idlib, wo sich auch tatsächlich die Interessen ganz weit voneinander sozusagen entfernen. Sodass also die russisch-türkische Nähe zwar Nähe zeigt, aber auch nur dann, wenn es sozusagen gegen einen gemeinsamen Feind geht. Ja, gegen die NATO, gegen den Westen, gegen die Amerikaner. Aber sich dann wieder sozusagen in Syrien nochmal komplett sozusagen aus dem Weg geht und es durchaus passieren kann, dass es wieder zu Ereignissen kommt, die es auch tatsächlich in den letzten Jahren gab. Und zwar als ein russisches Flugzeug man weiß nicht, ob es im türkischen Luftraum war, ja von türkischen Kampfjets hier abgeschossen wurde. Ja. Und da gab es überraschenderweise sozusagen keine Gegenmaßnahme, sondern im Grunde genommen eher Näherrücken, seltsamerweise nach diesem Vorfall. Und insofern also müsste man von einem Nähe-Distanz-Problem zwischen beiden Staaten eigentlich sprechen. Und das berückt sich wiederum gar nicht die politische Entwicklung selbst in der Türkei, über das ich ja jetzt erstmal gar nicht so viel erzählt habe, weil keiner kann sagen, ob das nächstes Jahr noch so aussehen wird wie heute. Ja, also das ist im Grunde genommen wiederum die Begleitmusik jetzt innenpolitisch, aber darüber will man ja so gut wie in der Türkei derzeit nicht so viel reden, sondern Außenpolitik ist im Grunde genommen jetzt wichtig und schützt natürlich davor, dass man natürlich das innenpolitische Versagen einfach auch nicht eingestehen will und im Grunde genommen auch eigentlich nur ins Chaos und den Untergang im Grunde genommen läuft. Und seltsamerweise sind es, glaube ich, die ersten Jahre, wo man kann ja sehr viel was gegen Putsche haben, aber interessanterweise gab es wiederum ja auch immer nach Putschen natürlich auch wieder einige Bevölkerungsteile, die froh waren natürlich, dass wieder irgendwie ein altes Regime abgelöst wurde. Und insofern also die Frage ist eigentlich nicht mehr, ob wie lange Erdogan bleiben wird, sondern wie er tatsächlich seinen Abgang planen wird. Also ob es irgendwie im Untergang sein wird, in der Apokalypse, oder es eben wie doch dann noch sozusagen zum politischen Erfolg einer Opposition kommen wird, die sich ja auch nicht immer einig ist und da ja auch sehr lange gebraucht hat, um zumindest in Istanbul ja zusammenzuarbeiten. Und so will ich es erstmal hiermit irgendwie abschließen. Und können ja dann über das, was ich erzählt habe, ja jetzt noch gerne diskutieren. Ja. Gut.